aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. In einer Demokratie darf man sagen, egal wie oder was, auch wenn es falsch ist, aber hier wird man ja sofort unterdrückt. Tausende demonstrieren. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!